gesprochen. In einem Land so fern von mir. Durch einen Kuss wird er gebrochen. Welcher Tritt schnitt seine Kiel? Let's go.